Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 8. Wunder gibt es immer wieder, oder The Man, The Myth, The Viagra. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir haben wieder jemanden zu Gast, und zwar ist es erneut der Marcel, der uns mal wieder bei dieser Folge unterstützt und auch wieder mal eine Sex in the City Folge gezwungenermaßen gucken muss. Hallo Marcel. Hallo Chris. Hallo Nils. Hallo Marcel. Ja, fangen wir wieder mit der Inhaltsangabe an, Nils. So viele Namen, ich werde verrückt. Ja, Wahnsinn, man kommt ganz durcheinander bei so vielen Leuten. Samantha hat eine einträgliche Affäre mit einem 72-jährigen Millionär, bis sie seinen Arsch sieht. Carrie möchte, dass Big ihre Freundinnen besser kennenlernt und lässt Miranda für ein spontanes Date mit ihm sitzen. Dabei lernt Miranda Steve, den Bartender, kennen, der sie mit Vehemenz verfolgt und zum Schluss überzeugt, mehr zu sein als ein One-Night-Stand. Das ja. Habe ich. Keine Charlotte-Geschichte, oder? Nee, tatsächlich. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber es ist keine Charlotte-Geschichte. Sie ist immer nur dabei. Genau, sie ist nur dabei, statt mittendrin. Schade, schade. Ja, das ist bestimmt schon ein Punktabzug in der Endbewertung. Keine Charlotte-Geschichte. Nein. Wobei sie ja immer ein sehr schönes Accessoire ist. Oh Gott, wie böse. Aber sie erzählt ja eine Geschichte, oder? War das nicht da, wo sie draußen sitzen und die Geschichte erzählen? Wo sie die Geschichte erzählt? Schade. Oder war das in der Folge davor? Welche Geschichte? Mit irgendjemand aus irgendeinem Bundesstaat? Ach so. Connecticut. Genau. Mhm. Ich sag eine ja. Freundin von einer Freundin. Und da geht's jetzt relativ lange drum, oder? Wo sie da irgendwo an der Straße essen. Ja, genau, aber das ist ja dann halt, wie gesagt, nur so Begleiterscheinung, nicht wirklich. Ja, stimmt. Sie hat ja keine richtige Geschichte. Stimmt, ja. Ja, dafür hat natürlich, womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit Miranda anfangen? Ich finde, das liegt nahe. Ja, und zwar Miranda. Miranda in dieser Folge enorm frustriert und sehr feindselig eingestellt gegenüber Männern und hat da ziemlich großen Frust. Dann kommt noch dazu, dass sie von Carrie sitzen gelassen wird und sie hält ja sowieso schon nichts von der Beziehung zu Big und ist dann dementsprechend doppelt sauer, als Carrie sie halt trotz einer Verabredung zu Hause in der Bar sitzen lässt und nicht auftaucht. Und dabei lernt sie dann den Bartender Steve kennen, an den ich mich dann spontan wieder erinnert habe. Hattest du den ganz vergessen? Ja, ich habe ihn natürlich sofort wiedererkannt, aber ich hatte ihn vergessen. Ja, tatsächlich hatte ich ihn vergessen. Er wirkt so ein bisschen vom Äußeren so wie den Skipper. Mann, den man nicht benennen will. Danke. Ja, er ist wie Skipper in noch schöner. In schön, intelligent und nicht so ein Schlag drauf Männchen. Nee, er ist einfach Skipper, nachdem er weiß, was er will oder so. Ja. Obwohl Skipper wusste eigentlich auch immer, was er will. Aber ja. Aber er ist auch ein bisschen komisch. Also ich finde Steve auch ein bisschen komisch. Ja, Steve ist komisch, aber ich finde ihn knuffig, Steve, komischartig, toll. Also ja, ich. Ja, die treffen, also sie sind dann halt in der Bar und er quatscht sie dann voll, nachdem sie mit Carrie telefoniert hat, die sie sitzen gelassen hat, nachdem Carrie vor einer Stunde ihr auf dem AB eine Nachricht hinterlassen hat. Das ist wieder so ein typisch 90er-Ding. Das hört man dann natürlich dann auch wahrscheinlich dann durch eine Telefonzelle. Wobei, nee, die rief ja über Handy an, oder? Genau, sie hat ein Handy. Miranda scheint noch kein Handy zu haben. Carrie hat neuerdings ein Handy. Aber Miranda hat doch auch über Handy angerufen. Sie saß doch in der Bar, da war doch kein Telefon in der Nähe, oder? Jetzt, wo ihr es sagt. Warum spricht Carrie dann auf ein AB? Das ist ja absurd. Vielleicht, weil sie geglaubt hat, dass sie noch zu Hause ist. Und dann war auf den AB zu Hause und nicht irgendwie auf ihren Handy. Also das, okay. Vielleicht könnte man es nochmal auf Englisch hören. Vielleicht war das die Voicebox oder so. Also vielleicht haben die auf den AB des Handys gequatscht, weil es aus war. Das kann natürlich sein, ja. Und damals kostete das Abhören ja noch richtig viel, oder? Stimmt. Naja, richtig viel nicht, aber es hat gekostet, also es hat genauso viel gekostet, wie wenn du tatsächlich jemand angerufen hättest. Krass. Das war irgendwie absurd. Irgendwann wurde es dann halt kostenlos, aber halt die Personen haben halt angerufen und dann was drauf gesprochen. Also sonst könnte man hätte dann ja über die Voicemailboxen kommunizieren können, wenn es kostenlos gewesen wäre. Ja, Ja, genau, stimmt. Ist ja ulkig. Naja, das dann. Das wäre so wie WhatsApp-Sprachnachrichten. Ja, genau, genau. Stimmt. Genau, stimmt. So, nur, dass man keine andere Möglichkeit zur Verfügung hat. Aber wieso haben die sich nicht einfach SMS geschickt? Gab es da noch keine? Doch, aber die schreiben ja allgemein keine SMS. Also, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Das ist ja auch nicht Girls, das ist Sex and the City. Das hat hier Klasse. Das hat ja Klasse. Ach komm. Ja, und sie lernt auf jeden Fall Steve kennen, mit dem sie dann auch sofort in die Kiste steigt und ihn irgendwie total abblitzen lässt. Und er findet sie ja scheinbar recht sympathisch und versucht, also er macht sich wirklich viel Mühe, um sie davon zu überzeugen, dass sie nochmal irgendwie ein Date mit ihm haben könnte. Ja, tatsächlich habe ich den Eindruck, dass er ein bisschen drauf steht, dass sie ihn so auf Distanz hält. Also über die Folge geht es ihm dann irgendwann auf den Keks, aber am Anfang fordert ihn das ja total heraus. Also, ja, sie ist nicht leicht zu haben. Er ist ja eigentlich auch ziemlich übergriffig am Anfang. Also ich finde ihn eigentlich, also sie sitzt da und sie macht offiziell keine, also sie macht irgendwie keine Anstalten, als ob sie seine Avancen toll fände oder so. Ich meine, sie lächelt, aber man lächelt ja immer irgendwie. Auch wenn es einen nervt. Naja, es ist der Barkeeper. Das ist so sein Job, halt mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ne? Also das, ja, vielleicht denkt sie sowas. Ja. Miranda hat natürlich auch zum Schluss dann eine unfassbar schöne Situation, nämlich die sind dann in einer Bar zusammen, weil sie dann auf Big warten und eigentlich traut sich Carrie ja nicht, die Mädels zu sagen, dass Big diesmal nicht kommen wird, weil er keinen Bock hat, weil es regnet und alles sowieso blöd ist und am liebsten zu Hause sitzen will und nichts anderes machen. Dann sagt Miranda zu Steve eigentlich, dass sie kein Interesse hat und behandelt ihn schon den ganzen Abend total miserabel und daraufhin haut Steve ab. Und in der Sekunde oder in der Minute kommt dann irgendwie Big rein und sie ist total, ja, fertig. Ihre Augen öffnen sich ganz weit und sie denkt so, Gott, habe ich jetzt einen Fehler gemacht und den Mann meines Lebens ja sozusagen entkommen lassen oder weggeschickt, abgewiesen. Läuft hinterher, es regnet draußen, es ist super romantisch und beim ersten Mal habe ich fast geheult, weil ich das so süß fand. Und die knutschen dann zusammen und alles ist total happy und total schön. Nee, finde ich toll. Ich mag ja Steve sowieso ganz gern. Ja, der ist ganz cool. Diese Stelle fand ich auch cool, wo sie rausrennt und da mit ihm knutscht, aber ihren Beweggrund dahin oder also diesen, dass sie aus dieser genervten Position, in der sie ist, also dass sie einfach eigentlich mit niemandem was zu tun haben will und dass sie Männer prinzipiell scheiße findet, weil ich glaube, so formuliert sie das ja sogar an einer Stelle. Ja. Dass sie aus dieser Haltung rauskommt, nur dadurch, dass Big da doch noch auftaucht und dann sieht, dass man Männern vielleicht doch eine Chance geben sollte, das habe ich einfach der Folge nicht abgenommen. Ich finde, das ist eine Wandlung gewesen, gerade durch Big bei Miranda, die ich überhaupt nicht nachvollzogen habe. Weil ich meine, was hat Big gemacht? Er hat die ganze Zeit nichts gemacht, das ist ja der Grund. Also er hat die ganze Zeit nichts gemacht, er hat gesagt, er kommt nicht und dann kommt er doch. Und dann sind alle dankbar und fühlen sich nicht in ihrer Meinung über alle Männer bestätigt, sondern sehen ein, dass es doch noch Hoffnung gibt. Nur weil dieser Typ, der gesagt hat, ich komme, dann hat er gesagt, ich komme nicht und dann hat er gesagt, ich komme doch so, wie ich es ursprünglich gesagt habe. Weißt du, der hat die einfach total verarscht. Ja, ich verstehe nicht. Also ich verstehe das schon, denn Big ist ja einer, der sich halt sehr ungerne bindet und die ganze Zeit versucht, sich rauszuhalten aus dem Freundeskreis von Carrie und auch ungerne was mit denen zusammen macht und auch, also alles, was jetzt in den letzten Folgen immer rumherum um Big und um Carrie ging, war immer so eine Big-Sache. Also Big war immer Mittelpunkt in diesen ganzen Geschichten und die Mädels mussten dann immer hinten anstehen und jetzt an dieser Situation sollte sich ja plötzlich was ändern, weil er ja auch plötzlich irgendwie Interesse an ihrem Leben zeigt, auf die Hochzeit mitkommt in der letzten Folge und jetzt plötzlich auch irgendwie sich mit den Mädels irgendwie zum Ausgehen trifft und zum Cocktail trinken und dann glaubt aber keiner mehr, weil es liegt so offen. Ich glaube, der hat das schon mal gemacht, dass er sie einfach mal stehen gelassen hat und nicht gekommen ist, weil dann irgendwas dazwischen gekommen ist. Und Carrie traut sich ja auch schon gar nicht mehr zu sagen, dass er nicht kommt, was halt auch schon eine ganz komische Situation ist. Ja, ich finde, das ist, also das zeigt einfach, wie erfolgreich seine Strategie ist. Ich finde, er wird gezeigt als jemand, der manipulativ ist, indem er sagt, ich komme, dann sagt er, ich komme nicht und dann sagt er, ich komme doch, sodass immer in der Schwebe ist, ob er kommt oder nicht. Und nachdem Sachen, die man eigentlich verabredet haben, dann nicht eintreffen und dann er dann aber doch kommt, ist man dann plötzlich dankbar. Ich finde, also das hat so, das ist so ein... Er ist ein Arsch. Das ist so komisch. Ja, er ist ein Arsch. Also und alle sind aber dankbar, wenn er doch auftaucht. Also er macht sich quasi mit Absicht rar, damit er keine Verpflichtungen hat, aber wenn er dann kommt, ist die Stimmung super oder so. Mhm. Und also ich verstehe nicht, warum gerade dieses Verhalten dann Miranda dazu bringt, irgendwie ihren Glauben an die Männer wiederzufinden, weil es nämlich einfach das totale Scheißverhalten ist. Also, ja, weil es vielleicht tatsächlich irgendwie für sie bedeutet, dass sich Männer doch ein bisschen ändern können, obwohl, naja, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen sehr konstruiert, aber ich fand es trotzdem schön. Ja, irgendwie ist es auch schön. Aber ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo Big erschienen ist, dachte ich, oh, jetzt wacht Carrie gleich auf. Und es war nur ein Traum, dass er kommt, irgendwie. Ach so, das meinst du so? Ja. Ja, weiß ich nicht. Also dafür gibt's zu wenig Folgen, ja, die in die sie Richtung gehen. Ja, grinst. Er kommt rein und Carrie sieht aus, als hätte sie gerade irgendwie einen Heiratsantrag bekommen. Ja, oder die so. Musik auch. Und die Musik setzt ein und alles ist super und es ist so verklärt und eigentlich so wartet kitschig. Man nur noch auf Weichzeichen und so. Und ich habe mich gefragt, hey, sag mal, vor 3 Tagen stand fest, dass er kommt. Heute hat er gesagt, er kommt nicht. Jetzt kommt er doch und dafür wird er dann gefeiert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist total absurd. Er macht doch nur das, wo er am Anfang zugestimmt hat, das zu tun, weil es ihr so wichtig ist. Ja. Das ist echt nervig gewesen. Ja. Dann haben wir nochmal die Samantha-Story. Ja, Samantha sitzt in einem Café oder Restaurant. Was ist das? Ich glaube, das ist irgendwie bei den Amerikanern ist ja jedes Restaurant irgendwie mit einer Bar versehen, wo die Leute dann immer in der Bar sitzen. Das ist auch irgendwie eigenartig. Und, auf jeden Fall ein Afterwork-Cocktail. Genau. Das ist auch so typisch amerikanisch, ne? Dieses sich da hinsetzen und dann einen Cocktail trinken nach der Arbeit. Und im Hintergrund sehen wir tatsächlich Donald Trump. Widerlich. Ja, in seinen so jungen zeitgemäß, Jahren. Zeitgemäß, die Serie jetzt zu gucken. Ja, ist so furchtbar eigentlich, ne? Und dann sieht man ihn tatsächlich kurz mal mit einem Typen quatschen und dieser ältere Herr, mit dem er gerade gequatscht hat, der geht dann auf Samantha zu und schmalzt sie total voll. Kommt dann halt mit so Geschichten wie, ja, ich könnte dir eine Insel kaufen. Wirklich, du könntest das? Ja. Und da ist sie natürlich total hin und weg. Und jetzt kommt natürlich die Frage, weil der ist 72, rüstige 72, wie sie so schön betont. Da spielt sie halt immer noch so ein bisschen mit den Gedanken, ob das jetzt gerade okay ist für sie, als, die ist jetzt glaube ich 40, ne? Die müsste jetzt um die 40 sein. Nein, 35 seit 5 Jahren. Das wird doch irgendwann natürlich. Als ob es jetzt okay, ob es für sie okay ist, auch in den, wie nennt man das? Also von den Freunden aus, dass sie einen 72-Jährigen datet. Und Carrie ist dann so ein bisschen bestürzt. Aber das interessiert Samantha dann im Endeffekt nicht und besucht ihn dann zu Hause und wird von ihm reich beschenkt mit Diamantohrringen, Diamanthalsketten und Armbänder und alles ist ganz toll und sie ist total glücklich und im Dunkeln ist der Sex auch ganz gut, weil sie nicht sieht, dass er so einen Schwabbelhintern hat. Als sie dann anfängt, als sie dann den Hintern sieht, dann ergreift sie die Flucht und ich finde ja auch diese Kellnerin, diese Angestellte von ihr, die kennt, glaube ich, die Masche schon und verdreht auch so die Augen. Total genervt immer. Ja. Ach, guck nach oben, ach, schon wieder die Geschichte. Ja. Wieder so eine Tussi, die ihr einkauft, mehr oder weniger. Ja, wie habt ihr das empfunden? Also fandet ihr den Typen jetzt wirklich so unfassbar eklig? Also der Hintern war jetzt nicht so prall, aber ansonsten... Nicht total eklig, aber irgendwie nicht attraktiv, nicht so Samantha-Style und auch so das ganze Verhalten in dieser Liaison, die da haben, ist so... Also von Samantha aus, das kenne ich gar nicht, wie sie da so am Tisch sitzt und mit ihren Händen klatscht, so wie so ein kleines Kind. Mädchen, genau. Mädchen, ja. Irgendwie sehe ich da Samantha nicht so drin. Was ich mag, ist irgendwie die Offenheit, mit der er sagt, dass er noch jemanden sucht für die letzten 10, 12 Jahre mit Spaß und so. Eigentlich finde ich auch cool, wie Sam darauf eingeht. Ja. Wobei an dem Tisch habe ich das. Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt echte Freude ist, über den wahrscheinlich unschätzbaren Wert dieser des Geschmeides. Oder ob sie nur bei dem Spielchen mitspielt, weil er, also ich finde ja diese Art, das irgendwie unter verschiedenen Essutensilien zu verstecken, so dass quasi eins nach dem anderen hervorgezaubert wird, das hat, ich weiß nicht, das hat sowas Absurdes irgendwie. Altertümlich. Ja. Hugh Hefner Playboy-mäßiges. Ja, das ist so aber das wird ja so angekündigt auch, dass er so ein Typ alter Schule ist und ja. Die Mädels dann oder die Frauen so umgarnt und oh, und alles ist ja so, ach, so auf groß und pompös und hier mit Diamanten und hier mit oh, und alles ist so schön und ja, irgendwie ist das dann halt auch nicht so wirklich. Ich frage mich auch vor allem, er sagt ja, so die letzten 10 Jahre meines Lebens möchte ich noch mit jemandem Spaß haben. Bedeutet das auch, sie würde dann halt das ganze Geld und alles erben, oder? Ja, er sagt ja, ich glaube, er sagt im Anschluss daran, und er würde das quasi honorieren, oder sie würde dabei nicht leer ausgehen, quasi, wenn sie dem Arrangement zustimmen könnte. Ich glaube, ich würde das mitmachen. Für 10 Jahre, mein Gott. Dann wird er plötzlich 105. Ich meine, der hat wahrscheinlich die beste medizinische Versorgung, die man sich vorstellen kann. Und soll es dann exklusiv sein? Also ich meine, sie sind ja nicht weit gekommen bei der Verhandlung des Arrangements. Ja. Heißt das, er heiratet sie dann? Oder ist sie dann, kriegt sie eine Wohnung und die treffen sich da? Oder? Das ist eine gute Frage, aber ich meine, das, was sie an dem Abend schon verdient hat, in Anführungszeichen, ich glaube, das hat sie auch mitgenommen, ja. Das wäre dann ja halt auch schon ein Auto, ne? Ein gutes Auto, das sie damit kaufen könnte. Also lohnen tut sich das schon irgendwie scheinbar. Und dass es jetzt mal nicht mitgerechnet sind, die Tage, wo sie dann halt noch mit ihnen aus war und wahrscheinlich auch in Restaurants, die nicht so sonderlich günstig sind. Und wenn das heißt, dass man dann mit Donald Trump essen gehen muss, ich glaube, dann würde ich auf das Arrangement verzichten. Ja. Das Lustige ist ja, dass er nicht so gut wegkommt in der Serie, ne? Also, die machen sich ja über ihn lustig. Also, er meint ja, er kommt dann von dem Tisch zu ihr rüber und meint irgendwie, sie würde ihm jetzt 12 Millionen Dollar schulden, weil er über ihrem bezaubernden Lächeln seinem Projekt zugestimmt hat. Also, ja. Dass er quasi sich eingelassen hat auf ein Projekt, was Donald Trump ihm vorgeschlagen hat, und den Verlust müsste sie ihm jetzt ersetzen, quasi. Meinst du, das ist schon wertend gemeint, dass er? Ja, das ist auf jeden Fall wertend gemeint. Also es klang so, als wäre damit klar, dass Donald Trump keine gute Investition ist. Auf ganz genau. Okay. Habe ich auch so empfunden. Ja, stimmt. Ja. Also im Nachhinein. Aber komisch, dass das jetzt zu der Zeit ist. Weil er ist ja schon das zweite Mal da. Stimmt, wir haben ihn schon mal gesehen, ne? Ja. Genau, und da ist er halt nur so nebenbei erwähnt worden, aber da hat er auch nicht so wirklich eine Rolle gespielt. Jetzt ist er auch nur so im Hintergrund gewesen. Und er ist ja dafür bekannt, dass er in solchen Serien zwischendurch mal einfach mal so eine Gastrolle übernimmt. Um halt einfach sichtbar zu sein, was ja auch so sein Brand ist, ne? Und wir sehen es ja jetzt auch, also er verkauft sich ja irgendwie, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ja, sagt sogar, sie können mich jederzeit im Trump Tower erreichen oder so, so ein bescheuerten Satz. Ja, nie, wo sonst. Müsste man nochmal im Original hören, aber. Diese blöde Stimme möchte ich nicht nochmal hören. Ja, grausam, grausam. Wir sind bei den Outfits, Nils, wie immer. Ja, ich bin angezogen wie immer. Ach so. Also nackig. Wie genau, Podcast-Outfit. Mhm. Das Beste ist auf jeden Fall Miranda bei dem Essen. Als sie draußen in diesem Lokal sitzen und sich unterhalten, wo Charlotte ihre Geschichte erzählt, da hat Miranda so ein Oberteil, man sieht leider nicht, was sie unten anhat, aber ihr Oberteil ist so ein ganz, also so ein roter Pulli, und der sieht ganz weich und sanft aus. Mhm. Und der Kragen, den fand ich auch sehr schön. Das war irgendwie eine Seite übergestanden. Also so ein, weiß nicht, wie das heißt. So ein bisschen wie ein V-Kragen. Nur das, ja, aber der ist halt, die eine Seite liegt über der anderen Seite drüber. Das fand ich auf jeden Fall einen phänomenalen Pulli. Und der passte super zu ihren Haaren. Mhm. Irgendwie haben die das raus, manchmal ihre rote Sachen anzuziehen, die total geil zu ihrer Haarfarbe passen. Ja, obwohl es nicht dasselbe Rot ist. Also, ja, sie kann ja sowieso ziemlich tricky vor. Unfassbar tolle Sachen tragen, die grün, rot oder schwarz sind, und dann wirkt das mit den Haaren auch nochmal so dreimal so gut wie bei den anderen. Ja. Das ist echt super, ja. Und dann Marcel? wiederum, ja, gibt's ja, also ich finde, Miranda ist entweder super scheiße ausgestattet oder total super. Gibt's selten so Zwischentöne. Ja, sie hat ja so zwischendurch so ein paar Sachen, die so ein richtiger Fehlgriff, aber bei den ganzen Mädels, das so, Carrie kriegt es ja auch sehr, sehr häufig hin, einfach richtige Fehlgriffe zu haben. Das stimmt. Ist echt unfassbar. Marcel, was hast du dir denn als Best Outfit ausgesucht? Ich fand das Kleid von Miranda, das sie ganz am Schluss trägt, ziemlich schön. Ich weiß nicht, ob es ein Kleid war. Nee, das Blaue war kein Kleid, denn ich habe es beobachtet und ich habe es auch als beste Outfit krass rausgesucht. Es ist ein Oberteil, ein blaues Oberteil mit einem sehr, sehr dicken Gürtel und einer richtig schönen schwarzen Rock. Ja, das war super. Das war toll. Daran kann ich mich habe ich auch gesehen. Das ist großartig. Der Gürtel sitzt irgendwie ganz tief oder so, ne? Also das Oberteil ist irgendwie optisch total verlängert, indem der Gürtel irgendwie ganz weit unter der Hüfte sitzt oder so. Das sah von den Proportionen total besonders aus. Unter der Hüfte? Meine ich mich zu erinnern, sonst. Also okay. Ich glaube, das war der Grund, warum ich mir das gemerkt habe. Ich dachte, ist das ein schwarzer Rock, den sie trägt? Ja, ein schwarzer Rock. Okay, ich hab was anderes im Kopf, aber. Ja, nee, aber das ist es auf jeden Fall. Und es sieht unfassbar schön aus. Da läuft sie ja dann auch in den Regen raus zu Steve und küsst ihn dann. Das sieht echt gut aus. Lobend ja erwähnen möchte ich aber, obwohl es vom Stil her komplett anders ist, noch Sams rosa Marilyn Monroe Outfit. Das fand ich auch ziemlich geil. Das, was sie bei dem Date mit dem Älteren anhatte? Nee, das hat sie auch ganz zum Schluss an, glaube ich. Ach so, sich treffen. Das ist auch so mit dem V-Ausschnitt, Marilyn, ne? So ganz, genau, so ein Marilyn-Kleid. Okay. Und aber so in so einem Puderrosa. Und das war irgendwie eine Farbe, die sie, glaube ich, so selten anhat. Und aber es war schon sehr kitschig. Total super. Ja, super kitschig. Aber es war, es war super kitschig, aber ich fand es irgendwie cool in seiner Stringenz, in der es durchgezogen wurde. Und dein Worst-Outfit? Samantha beim Essen, da hat sie so eine braun-weiß diagonal gestreifte Bluse an. Die sieht irgendwie, obwohl sie ganz gut steht, also irgendwie passt sie zu ihr, fand ich die Bluse irgendwie trotzdem so ein, das sah aus, als würde man plötzlich, nenne ich noch nicht mal Cagney und Lacey, sondern irgendwas aus den 70ern sehen oder so. Das war so ein Rückwurf. Das war so retro, aber nicht schön retro irgendwie. Ja. Fand ich auch nicht schön. Marcel, was hast du als Worst Outfit? Ich darf nur eins, gell? Ja. Schade. Dann nehme ich Carries Cappuccino-Top, wo das hatte sie relativ am Anfang an, das war blau und da war in der Mitte zwischen ihren Brüsten ein Cappuccino abgebildet. Oh Gott, wie furchtbar. Ja, ja, stimmt, so eine Kaffeetasse. Ja, fand ich ganz schlimm. Grausam, grausam. Sie ist ja auch diesmal sehr nippelig, diese Folge. Oh, unglaublich. Ja. Ich habe als Worst Outfit Carries goldenes Kleid, das sie zum Schluss anhat. Ihr Lieblingskleid, ihr neues Lieblingskleid. Das sie noch betont. Und dann noch dieses Poncho-Ding da drüber. Ja, mit Ponchos kann man dir ja mal einen großen Gefallen tun. Oh mein Gott, ich bin echt entsetzt. Den Poncho fand ich ganz schön. Ja, dazu sage ich mal nichts. Ja. Nee, das fand ich echt gruselig, vor allem, weil sie das halt auch noch so hervorhebt, dass das so schön ist. Und dann holt sie Big ab und ist dann halt irgendwie total schlecht gelaunt, weil sie dann halt irgendwie ohne Big abziehen muss und läuft dann durch die Straße und da wirkt dieses Kleid einfach nur so furchtbar langweilig und nicht so sonderlich schick. Ja, ich fand das auch nicht schön. War nicht vorteilhaft. Carrie schafft es immer, irgendwie die Haare toll zu haben, aber die Klamotten da, also wie, keine Ahnung, wie so ein Secondhand-Laden, den sie immer besucht. Ich fand die Make-up auch ziemlich schön in der Folge. Also ja, sehr dezent teilweise auch. So, ja, aber so, sie hatte immer diesen Glow, irgendwie kriegen wir das hin, dass sie so feucht aussieht. Das ist Schweiß, Angstschweiß. Wahrscheinlich. Oder von der Kamera, keine Ahnung. Von den Beleuchtungen. Und natürlich alles, was Steve anhat. Aber das ist ja ersetzt. Ja, okay, dann natürlich, also wenn er nichts anhat, ist es so Best Outfit, aber. Ja, der hat einen richtig schönen Körper, muss man sagen, ne? Aber wenn er Sachen anhat, dieses rote Hemd, diese komischen Pullis, ich finde, da setzt der Skippers Klamottentradition auch eins zu eins fort. Ja. Das ist alles so langweilig, doof. Ja, ich habe ihn ja immer in Erinnerung, wenn ich an ihn denke, sehe ich halt die ganzen Outfits, die er bei den ersten und zweiten Filmen irgendwie anhat. Und vor allem beim ersten Film, da trägt er so niedliche Klamotten, das ist so toll. Wie so ein kleiner Mann, den man so eingekleidet hat. Das ist so niedlich. Also kleidest du öfter kleine Männer ein? Ja. Kleine Kinder, also die total niedlich sind, so. Weil der fühlt sich manchmal auch so ein bisschen auf. Ja, kommen wir zu den Zitaten. Nils, was ist dein Lieblingszitat in dieser Folge? Ich hatte keins. Ich hatte keins. Ich fand die ganze Folge irgendwie plätscherte die dahin. Es gab auch keinen Witz. Es war alles. Was? So. Haben wir die gleiche Folge geguckt? Ja, ja. Ich fand alles sehr so, weiß nicht, das trug zum einen zur Handlung bei und zum anderen waren es so erbitterte Auseinandersetzungen und nichts war irgendwie witzig. Also selbst wenn es böse gesagt war, war es, selbst dann war es nicht lustig. Okay, Nils hat keine Ahnung. Marcel? Marcel, du machst jetzt ab jetzt den Podcast. Ich bin dann wohl raus. Oh je. Ja, also ich habe einen Spruch mir rausgesucht, der hat mich ziemlich erschüttert. Hey, Red! Nicht so eilig. Ich fick dich gerne. Das fand ich so krass, das kann er doch nicht sagen. Ja, damals ging das wohl noch. Das fand ich auch krass. Diese ganze Comedy-Szene ist so furchtbar und steht irgendwie für alles, was ich schlimm finde an Comedy. Über die haben wir gar nicht gesprochen ganz am Anfang, ne? Wo Miranda. Nee, das stimmt. In da kommt ja direkt ihre Frustration mit Männern her. Genau. Ja, genau. Ja. Deswegen versteht man das so ein bisschen, dass sie dann halt zum Schluss dann einfach nur noch so genervt ist von den ganzen Typen. Weil sie einen Typen irgendwie kennengelernt hat, der eigentlich so Potenzial hat, ein Freund für sie zu sein. Wobei der unfassbar hässlich aussieht. Aber das ist ja auch egal. Und was der. Ja, total furchtbar. Auch dieser Haarschnitt, das sind so längere Haare. Sieht auf jeden Fall nicht so super aus und sie trifft sich da mit ihm und er ist ja immer sehr ironisch und nimmt alles nicht so wirklich ernst und alles ist halt immer so, ja, ne? Und das nervt mich so ein bisschen an den Typen. Und dann sitzen die in diesem Comedy, Stand-up-Comedy-Ding. Und er geht dann kurz auf Toilette, dann klingelt sein Handy. Und das ist also ein typisches 90er-Ding, das fand ich auch. Dass sie total aggressiv darauf reagieren, als würde sie sich jetzt gerade wichtig machen wollen, weil sie ein Handy irgendwie auf dem Tisch klingeln hat. Und das ist ja nicht mal ihr Handy. Dann muss sie rangehen und dann ist es die Ex-Frau, die Frau von ihm, die angeblich eine Ex-Frau sein soll. Und die machen sich dann darüber lustig. Also das ist so eine unfassbar frustrierende Szene, finde ich. Auch für Miranda selbst. Ja, und auch dieser dreiste Comedian in Anführungszeichen, der ihr dann einfach das Handy aus der Hand reißt und nochmal da reinspricht und sagt, wer sind Sie denn? Ja, das ist so ein Mario Barth. Ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwie so Inside-Comedy oder keine Ahnung. Ja, und der auch vorher nicht lustig war und auch dann nicht lustig ist, sondern einfach nur total plump und kacke. Und natürlich finden das die anderen ganz toll. Naja. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, dass Nils keine Zitate gefunden hat. Ich habe so viele Zitate und ich weiß nicht. Du darfst aber auch nur eins. Freien Lauf. Ja. Okay, ich nehme auf jeden Fall das Zitat, wo Carrie sich mit Samantha darüber unterhält, wo denn die Altersgrenze ist. Wo liegt deine Altersgrenze bei Männern? 50? Berücksichtige, dass er viele Millionen Dollar hat. 50? Weißt du, ich kenne einen wirklich süßen älteren Mann. Wie alt? 50? 60? Süß, ist der ein Pflegefall? Ich tippe auf etwa 72, aber rüstige 72. Dass du nichts sagst, beweist, dass du Ältere diskriminierst. Und der Witz mit dem Seniorenteller war großartig. Ja, okay. So gelacht. Ja, okay. Gut, das war der eine lustige Idee. Ja, und die Anspielung mit Nachts sind alle Katzen grau ist doch. Also ich. Wir waren zum Essen im Jean-Georges. Wir hatten sofort einen Tisch, keine Reservierung erforderlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass Jean-Georges Seniorenteller im Angebot hat. Er ist lebensfroh und kraftvoll und sehr großzügig. Und er sucht nur jemanden, mit dem er ein bisschen Spaß haben kann. Du willst damit sagen, du überlegst ganz, ganz ernsthaft, ob du mit einem Senior Sex haben könntest? Aber du kennst doch die Redensart. Nachts sind alle Katzen grau. Ah, ich lieb das ja. Es ist so großartig. Das sind so typisch Samantha-Sprüche, die da gekommen sind. Und sie nimmt sich da ja auch irgendwie nicht wirklich für voll, weil sie so einen alten Typen da datet und damit irgendwie Probleme hat, aber andererseits sich auch dieser Verlockung so, ja, unterworfen sieht, weil ich meine, hallo, der könnte dir eine Insel kaufen, wenn er wollte. Fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Dann kommen wir auch gleich mal zu den Bewertungen. Oh, jetzt wird es wahrscheinlich sehr interessant. Es gibt ja keine schlechten Sex and the City-Folgen, deswegen haben wir auch nur die Dreier-Skala der Deswegen haben wir nur die drei Stanford-Skala und die besagt gut, besser, am besten sozusagen. Und Nils sagt uns jetzt, was er denn jetzt für diese Folge vergeben würde. Ja, da es keine Null gibt, gebe ich der Folge dann wohl einen Stanford. Okay, vielleicht kann ich die Folge ja auch noch so umschneiden, dass du dich dann auch ein bisschen positiver anhörst und dann schneide ich da einfach eine 3 rein. Okay, Marcel. Soll ich nochmal 3? So, jetzt habe ich 3 gesagt, dann kannst du gerne was anderes rausschneiden. Ja. Marcel, was sagst du? Ich gebe der Folge 2. Gut, dann haben wir ja wirklich schon alles drin. Ich gebe dir nämlich eine 3. Okay. Ich finde diese Geschichte halt mit Samantha unfassbar lustig. Und man sieht das erste Mal Steve. Hallo, man sieht Steve. Sie findet tatsächlich mal einen Typen, der zwar ein bisschen komisch ist, aber der hat einen tollen Hintern und der sieht super aus und ist auch nicht dumm und kriegt es dann halt auch hin, irgendwie ihr Parole zu bieten. Also er ist halt ein bisschen creepy, übergriffig am Anfang. Sind sie doch alle. Hallo, dieser alte Sack, den Samantha da datet, ist unfassbar creepy. Also, sorry. Ja, da brauchen wir jetzt hier gar nicht drüber reden. Aber der hier wird ja so ein major Player in der Serie. Ja. Der kommt am Anfang schon so ein bisschen creepy rüber, obwohl, ja, Miranda ja auch super abweisend ist. Also. Und Entschuldigung, dieser Turn mit Big, also dass ihm alle zu Füßen liegen, weil er nur macht, was er am Mittwoch schon versprochen hat. Das geht nicht. Das ja, geht das ist nicht. Schon blöde. Ja. Das geht nicht. Ja, dennoch, ich bleibe bei meinen 3. Okay. Gut, dann sind wir wieder durch. Wir haben jetzt mal wieder überzogen, wie immer. Das war Staffel Nummer 2, Folge Nummer 8. Wunder gibt es immer wieder. Vielen Dank, Nils. Vielen Dank, Marcel, dass du wieder zu Gast warst. Und wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und danke, Chris. Und danke, Nils. Immer wieder gerne.